Im Zusammenhang damit, dass der UN-Sicherheitsrat in einer Sanktionsresolution der TVJK den Atomsprengkopf-Explosionstest im September vorwarf, gab ein Sprecher des TVJK-Außenministeriums eine Stellungnahme ab. Zur Unterstützung der Stellungnahme veröffentlichte jüngst das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Zuschauerideologische Studentengruppe eine gemeinsame Erklärung und das Antiimperialistische Forum Deutschlands eine Erklärung.